Die Drohnen. Es wird Abend, langsam senkt sich die Sonne im Westen, auf dem Bauernhofe wird es still. Nur die Bienen sind noch fleißig, sie fliegen von Blume zu Blume und sammeln süßen Honig und gelben Blütenstaub. Api, die kleine Arbeitsbiene, kehrt eben zurück. Schnell kriecht sie durch das Flugloch hinein in den Bienenkasten. In die Waben füllt sie dann all den Honig, den sie in mühevoller Arbeit gesammelt hat. Neben ihr krabbelt ihre Arbeitskameradin Melli. Sie ist sonst ein lustiges Tierchen und lacht den ganzen Tag. Aber heute hat sie schlechte Laune. Wütend schielt sie mit ihren großen Augen hinauf zu den Waben in der oberen Ecke. Dort sitzen viele Bienen, die viel größer und viel dicker sind als Api und Melli. Und diese Bienen arbeiten gar nichts. Sie können nur eines: fressen, fressen und fressen. Melli bekommt Tränen in die Augen. 8 Wochen habe ich mich von früh bis nachts geplagt. 2 Waben habe ich fast ganz allein mit Honig gefüllt, damit wir auch im Winter etwas haben. Und nun kommen diese dicken Burschen und fressen alles wieder auf. Die kleine Api hat ihre Freundin aufmerksam zugehört. Du meinst wohl die Drohnen da oben? Ach, die sind doch harmlose Tierchen. Und sie sehen wirklich drollig aus. Sie sind so dick und unbeholfen. Ich muss immer lachen, wenn ich die Drohnen sehe. Sie sind doch wirklich putzig. Melli wird zornig. Putzig? Putzig? So ein Unsinn. Weißt du denn nicht, welche Gefahr die Drohnen für unser ganzes Bienenvolk bedeuten? Api schüttelt den Kopf. Nein, aber bitte erklär mir das doch einmal. Melli streichelt sich mit ihrem Beinchen ein paar Mal über den Kopf. Dann erzählt sie. Also pass auf. Wir Bienen sind ein fleißiges Volk. Unser ganzes Leben lang kennen wir nichts anderes als die Arbeit. Kaum steigt die Sonne empor, so sind wir schon wach und gehen auf die Suche nach Honig und Blütenstaub. Erst am Abend ruhen wir uns aus. Wir müssen so fleißig sein, damit wir vorsorgen können für den Winter, wo es keine Blüten und keine Blumen gibt. Wir müssen so fleißig sein, damit unsere Kinder etwas zu essen haben. Wir müssen so fleißig sein, damit unser Volk erhalten bleibt. Verstehst du das? Die kleine Api nickt. Natürlich, aber was hat das mit den Drohnen zu tun? Nur langsam, sagt Melli. Ich will dir das gleich erklären. Drohnen sind auch Bienen, ähnlich wie wir. Aber sie nützen unserem Volke nichts, sondern schaden ihm nur. Sie arbeiten nichts, sie faulenzen den ganzen Tag. Das Einzige, was sie tun, ist fressen. Ja, fressen! Sie nehmen uns all das wieder weg, was wir für uns, für unser Volk und für unsere Kinder geschaffen haben. Sie machen uns arm und sind obendrein noch maßlos frech. Erst gestern hat mich eine Drohne so in den Leib gestoßen, dass ich tief hinunterfiel und mir beinahe ein Beinchen gebrochen hätte. So sind die Drohnen. Sie arbeiten nichts und leben doch. Sie schaffen keine Werte und erhalten sich durch die Arbeit anderer. Sie plündern uns aus. Es ist ihnen ganz gleichgültig, ob wir im Winter hungern oder ob unsere Kinder sterben müssen. Die Hauptsache ist, dass es ihnen gut geht. Die Hauptsache ist, dass sie ihren dicken Bauch vollfressen können. Api, merke dir den Spruch, die Drohnen sind unser Unglück. Die kleine Api ist ganz nachdenklich geworden. Lange sagt sie kein Wort, dann aber nickt sie bedächtig mit dem Kopf und spricht: Jetzt verstehe ich dich, du hast recht. Die Drohnen sind unser Unglück. Aber sag einmal, wissen das die anderen Bienen auch? Melli ereifert sich. Nein, sie wissen es eben nicht. Die meisten glauben noch daran, dass die Drohnen harmlos wären. Sie glauben noch daran, dass die Drohnen keinem etwas zuleide tun könnten. Gerade deshalb müssen wir unser Bienenvolk aufklären. Jede einzelne Biene muss es wissen, was die Drohnengefahr für uns bedeutet. Dann aber müssen wir die Drohnen rücksichtslos vernichten. Denn wenn wir sie nicht vernichten, dann vernichten sie uns und unsere Kinder. Api ist ganz begeistert. Jawohl, wir müssen das ganze Bienenvolk aufklären. Wir müssen alle Kameraden aufrufen zum Kampfe gegen den Volksfeind. Ich verspreche dir, dass auch ich dabei mithelfen werde. Ich werde alle Bienen, die ich kenne, vor den Drohnen warnen. Ich werde ihnen die Wahrheit künden. Ich werde ihnen tags bei der Arbeit und nachts bei der Ruhe immer wieder zurufen: Bienen, erhebt euch gegen die Drohnen, ehe es zu spät ist. erlösen wir uns von der Drohnenplage, dann erlösen wir unser Bienenvolk. 14 Tage sind seit dieser Zeit vergangen. Api und Melli haben das Bienenvolk aufgeklärt. Zuerst wollten die Bienen davon nichts wissen. Und als die Drohnen erfuhren, dass sie durchschaut waren, da hetzten sie andere Bienen gegen Api und Melli auf. Aber die beiden ließen sich nicht einschüchtern. Überall, wo sie hinkamen, sprachen sie über die Drohnengefahr. Bald waren es 10 andere Bienen, die ihnen glaubten und die Drohnen hassten. Dann waren es 100, dann 500, dann 1000 und noch mehr. In einer Nacht aber, da erhob sich das von den Drohnen gepeinigte Bienenvolk. Der ganze Korb war in heller Aufregung, überall rannten Bienen umher und riefen: »Alarm! Die Schlacht gegen die Drohnen beginnt! Hinaus mit den Todfeinden unseres Volkes!« Die Drohnen, die bisher so frech gewesen waren, rückten nun eng zusammen und machten die scheinheiligsten Gesichter. Sie taten, als ob sie die besten Tiere auf Gottes Erdboden wären, sie bettelten um Mitleid. Um Stillen aber dachten sie sich: »Na, wartet nur, wenn hier wieder Ruhe ist, dann fressen wir euch ganz auf.« Die Bienen aber ließen sich nicht betören. Auf den Befehl Mellis stürzten sie unter Führung von Api auf die Drohnenbande. Ein furchtbarer Kampf begann. Die Drohnen wurden besiegt. Sie wurden getötet oder fortgejagt. Nicht eine von ihnen blieb im Bienenkorb. Am nächsten Morgen aber ging die Sonne besonders hell auf. Aus dem befreiten Korb ertönte das Dankeslied des glücklichen Bienenvolkes. Und gleichzeitig drang eine vielhundertstimmige Bitte zum Himmel: »Vor Volksvernichtern, Räubern, Drohnen, mögst immer du dein Volk verschonen.« Drohnen gibt es nicht nur bei den Bienen. Drohnen gibt es auch bei den Menschen. Es sind die Juden. In jedem Volk leben Millionen von Arbeitern, Bauern, Beamten und so weiter. Sie schaffen fleißig wie die Bienen. Der Arbeiter geht Tag für Tag in die Fabrik. Die Arbeit ist schwer, aber er tut sie gerne.